Den Medienmeldungen zufolge haben die USA und Südkorea vor, ab 21. August die auf die Aggression gegen die DVK gerichtete gemeinsame Militärübung Ulti Freedom Guardian durchzuführen. Das Pentagon gab es am 11. August bekannt. Die Amerikaner versuchen, den aggressiven Charakter dieser Übung unter dem Vorwand der jährlichen und defensiven zu verschleiern und wiederum eine Kriegshetze zu betreiben.